Es ist 5 vor 8, das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt, jetzt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Wer normalerweise in Frankfurt mit der U-Bahn unterwegs ist, muss ab morgen eventuell umplanen. Mit Beginn der Sommerferien wird die wichtigste Strecke zwischen der Hügelstraße und dem Südbahnhof gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Auf der Strecke werden neue Schienen verlegt, erklärt der RMV. 3 Wochen soll die Sperrung dauern. In der Zeit verkehren Ersatzbusse. Attentat auf Ex-US-Präsident Trump. Auf einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania hat ein Mann auf Trump geschossen. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Zuschauer und der mutmaßliche Attentäter sind tot. FFH-Reporter Sören Gies. Die Ermittler haben zwar inzwischen den Namen des Schützen veröffentlicht und mitgeteilt, dass er 20 Jahre alt war und aus dem etwa einer Autostunde vom Tatort entfernten 34.000 Einwohnerstädtchen Bethel Park stammte. Was seine genaue Motivation angeht, scheint es aber noch keine gesicherten Erkenntnisse zu geben. Das FBI betont, dass es sich um eine laufende Ermittlung handle. Derweil mehren sich kritische Fragen hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen für das Event. Mehrere Besucher hatten den Schützen nicht nur gesehen, sondern auch Sicherheitskräfte auf ihn aufmerksam gemacht. Hessens Ministerpräsident Rhein hat den Angriff auf Trump scharf verurteilt. Das Attentat sei ein Anschlag auf die Demokratie, erklärte der CDU-Politiker auf Ex. Für politische Gewalt sei in aufgeklärten Gesellschaften kein Platz, so Rhein. US-Schauspielerin Shannon Doherty ist tot. Sie starb mit 53 Jahren an Brustkrebs, teilte ihre Sprecherin mit. FFH-Reporter Ronny Thora. Shannon Doherty war als dunkelhaarige Schönheit Brenda in der Teenie-Serie Beverly Hills 90210 ein Teenie-Schwarm der 90er. Und zusammen mit Luke Perry, der den lässig coolen Dylan in der Serie spielte, waren sie ein Traumpaar für Fans in aller Welt. Und das, obwohl sie sich am Ende der Serie schließlich trennten. Vor knapp 10 Jahren hatte Doherty ihre Brustkrebsdiagnose früh öffentlich gemacht, zeigte sich mit rasiertem Kopf und berichtete über ihren Kampf gegen die Krankheit, um anderen Mut zu machen. Tennisprofi Carlos Alcaraz hat das Finale von Wimbledon gewonnen. Der Titelverteidiger aus Spanien schlug den Serben Novak Djokovic in 3 Sätzen. Den Siegerpokal hat vor 15.000 frenetisch feiernden Zuschauern Prinzessin Kate überreicht. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmidt. Ja, guten Abend, liebe Autofahrer. Wir starten mit 2 Gefahrenmeldungen. Achtung bitte auf der A7 Fulda-Würzburg. Zwischen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau-Wildflecken sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie hier besonders vorsichtig. Achtung, Autofahrer auf der B8 Hoch-Taunus-Kreis. Zwischen Bad Soden und am Taunus und Kelkheim. Da ist ein Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie hier besonders vorsichtig. A4, Kirch am Eisenach. In Höhe der Werratalbrücke steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Auch hier bitte Vorsicht. A5, Frankfurt-Kassel. Zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und der Abfahrt zur A66 Richtung Frankfurt steht ein defektes Fahrzeug in der Auffahrt. Bitte fahren Sie vorsichtig. Landkreis Gießen, Vollsperrung zwischen Holzheim und Dorf Güll nach einem Unfall. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Und A66, Frankfurt-Fulda. Die Abfahrt Maintal-Dörnigheim ist wegen eines Unfalls gesperrt. Am besten fahren Sie ab Maintal-Bischofsheim nach Dörnigheim. Gute und sichere Fahrt für Sie. FFH, das Wetter. Ja, jetzt stehen die Zeichen wirklich auf Sommer. Wir kriegen in der kommenden Woche ordentliche Temperaturen. Heute Nacht ist es auch mild, geht runter auf 17 bis 12 Grad. Und dann morgen, der Montag, startet mit ganz viel Sonne. Das wird auch ein richtig schöner, sehr warmer Tag. Bis 28 Grad, erst am Abend vielleicht wieder Gewitter.